Nummer 4. Sie hören eine Ansage im Kaufhaus. Sehr verehrte Kundinnen und Kunden, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unser Haus in wenigen Minuten schließt. Sollten Sie Ihren Einkauf noch nicht erledigt haben, steht Ihnen nur noch unsere Hauptkasse in der ersten Etage zur Verfügung. Alle anderen Kassen sind schon geschlossen. Die Parkhausbenutzer werden gebeten, auch den Haupteingang zu benutzen, da die anderen Parkhauszugänge bereits geschlossen sind. Vergessen Sie nicht, Ihre Parkkarte an der Kasse zu entwerten, wenn Sie Einkäufe gemacht haben, damit Sie keine Parkgebühren bezahlen müssen. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihren Einkauf und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.